ist einmal die Lieder, die in deinen Ohren erklingen. Du bist gefangen. Kritzelst Zeichen in die Wand, doch willst du fliehen? Dann steh auf, reich mir deine Hand und tanze. Tanze mit mir. Tanze. Jetzt und hier. Das Nichts breitet sich aus. Du hast aufgehört zu denken. Lässt dich nur noch von Fantasien und falschen Stimmen lenken. Doch es gibt einen Ausweg, finde ihn. Er ist nicht weit. Wenn du weißt, die Zeit ist gekommen und du bist bereit, dann tanze. Dein neues Leben fängt nun an. Drum tanze!